1 Live Infos. Mit Jan Bungartz und Christina Wilkes um 8 Uhr. Polizei rechnet mit Behinderungen durch Kurdendemo in Köln. Berlin besiegt Gladbach in der Fußball-Bundesliga. Und das Wetter hat viele Wolken und manchmal Schauer dabei. Proteste in der Kölner Innenstadt wollen heute mehrere tausend Kurden demonstrieren. Sie wollen damit ein Zeichen gegen den türkischen Präsidenten Erdogan setzen. Die Einzelheiten. Der Protestzug soll mitten durch die Kölner Altstadt laufen, am Dom vorbei bis zum Heumarkt. Da soll die Abschlusskundgebung stattfinden, bei der die Polizei mit 10.000 bis 15.000 Teilnehmern rechnet. Die Kurden in NRW zeigen ihren Ärger in den letzten Monaten immer öfter auf den Straßen, weil sie mit Erdogans Politik in der Türkei nicht einverstanden sind. Dieses Mal geht es um die Verhaftung von kurdischen Politikern. Die Vorsitzenden der Oppositionspartei HDP waren bei einer Antiterror-Razzia festgenommen worden. Die türkische Regierung wirft ihnen vor, eng mit der verbotenen Kurdenorganisation PKK zusammenzuarbeiten. Die wird in der Türkei immer wieder mit Terroranschlägen in Verbindung gebracht. Hasskommentare. Facebook wehrt sich gegen Vorwürfe, bei Volksverhetzung in Deutschland geholfen zu haben. Deswegen ermittelt die Münchner Staatsanwaltschaft unter anderem gegen Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Eine Sprecherin des Online-Netzwerks sagte der ARD, dass es für die Vorwürfe keine Grundlage gebe. An Facebook gibt es schon länger Kritik, weil Hasskommentare nicht schnell genug oder gar nicht gelöscht werden. Fankrawall. In Niedersachsen hat die Polizei rund 170 gewaltbereite Fußballfans festgenommen. Die hatten sich vor einem Baumarkt in Hildesheim verabredet, wohl zu einer Massenschlägerei. Mehrere hundert Polizisten konnten das laut einer Sprecherin verhindern. Die Festgenommenen sollen jetzt so lange eingesperrt bleiben, bis das Zweitligaspiel zwischen Hannover und Braunschweig morgen vorbei ist. Fußball-Bundesliga. Gladbach hat bei der Berliner Hertha eine dicke Niederlage kassiert. Schon zur Halbzeit lag die Borussia mit 2 Toren hinten und dann bekam Christoph Kramer auch noch gelb-rot. Gladbach-Trainer André Schubert. Ich meine sogar, dass wir in der zweiten Halbzeit mit einem Mann weniger über weite Strecken die bessere Mannschaft waren, 3-4 ganz gute Tormöglichkeiten hatten, aber der Gegner war brutal effektiv. Die 3 Berliner Tore machte alle Salomon Kalou. Die Hertha hatte sich damit erstmal auf Platz 3 der Tabelle vorgekämpft. 1 Live. Sektorwetter. Heute gibt es vor allem viele Wolken am Himmel, die auch oft Regen mitbringen. Später lockert es dann zumindest etwas auf und die Sonne hat eine kleine Chance. Dazu wird es kalt in Plettenberg bis 8 Grad, in Velbert 9, Bocholt, Bergisch Gladbach und Mahl kommen auf 10 Grad. Stauschau. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Holdorf und Neunkirchenförden wegen Bauarbeiten gesperrt bis morgen Mittag. Und noch A42 Kamp-Lehnfurt Richtung Dortmund zwischen Bottrop Süd und Essen-Altenessen 1 Kilometer stockend. Und jetzt könnt ihr mal kurz durchatmen. Ihr wirktet gerade so ein bisschen gestresst am Anfang. Uns fehlte noch eine Meldung. Oh nein, das hat man nicht gemerkt. Ich habe sie nicht vermisst. Haben wir ja Glück gehabt. Wahnsinn. Und jetzt 1 Live. Mit Johanna Tänzer. Guten Morgen, ich bin Johanna Tänzer und wir reden hier in 1 Live über Jobs, die beim Flirten vielleicht so ein Ticken unsexy sind. Mir schreibt hier gerade ein Mädel über die 88001. Ich habe mal auf dem Stadtfest mit einem sehr gut aussehenden Mann geknutscht und im Laufe des Abends eröffnet der Typ mir, dass er Rinderbesamer ist. Da bin ich lieber alleine heim. Was? Das verstehe ich gar nicht. Wie, du willst keinen Sperma-Man? Ja, wir wollen jetzt die Q91 besamen. 91? Ja. Ja, und dann kam das Highlight des Tages. Sperma-Man! Ich finde das total spannend, dass der Besamer kommt. Das war für mich absolut das erste Mal. Kennst du das mit Besamung? Nee, gar nicht. Also ich... Kommst gar nicht vom Lande. Es war schon besamt worden, aber bei Kühen, das habe ich noch nicht erlebt. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, and what do you see? You see it clearer, or are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. I'm only human after all. I'm only human.

ist unser Stichwort. Ein- und ausatmen. Wir machen jetzt ein bisschen Yoga, lieber Sektor. Aber nicht was Normales. Wir machen jetzt Harry Potter Yoga. Das gibt's jetzt nämlich. Einzelreporterin Sandra Sprünken. Tell me more. Tell me more. Ja, wer hat sowas wohl erfunden? Ist ja schon ein bisschen crank. Das waren die Amis. War eigentlich so eine fixe Idee von einer Yogalehrerin in Texas. Die wollte das einfach mal machen. Ne? Hat gesagt, vor Halloween und so. Aber es ist dann sehr gut angekommen. Jetzt wird es auf jeden Fall einen Kurs geben. Und geil, da wird halt alles umgewandelt. Ne? Jeder Muggel oder Yoga-Teilnehmer, wie auch immer man es sagen will, hatte einen Zauberstab in der Hand und hat dann beim Potter-Yoga mitgemacht. Und im Hintergrund läuft dann entspannte Harry Potter-Musik, oder? Ja, stimmt. Oh, ich bin schon sowas von entspannt. Eben, ich wollte gerade sagen, da entspannt man ja per se schon mal bei der Musik. Außerdem wird in der Stunde aber auch dann immer, während man diese ja doch sehr unbequemen Posen halten muss, vorgelesen von der Lehrerin. Und zwar aus Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ja, und dann gibt es eben diese ganzen Posen im Potter-Style. Kannst du ein bisschen Yoga? Nur Bier-Yoga. Dann lernst du jetzt noch was Neues. Komm, ich schmeiß dir mal hier einen Zauberstab, beziehungsweise in unserem Fall. Ah! Hast du gefangen? Ja, sehr gut, danke. Schon mal erste Übung erfolgreich absolviert. Ist es jetzt mal ein Kugelschreiber? Ja. Ich hatte nichts anderes. Und dann machen wir einfach mal ein bisschen Potter-Yoga. Wir starten mit dem, das ist eine klassische Yoga-Pose, Baum. Ja, du nimmst mal deinen Zauberstab mit beiden Händen und steckst die Arme über den Kopf hoch. Mhm. Und dann musst du dieses klassische eine Bein anwinkeln. Oh nein. Und nach außen drehen. Ja? Oh Gott, wie du schon schwankst. Da gehe ich immer auf. Genau, und dann bist du nämlich schon genau da, wo du hin sollst. Du bist nämlich jetzt nicht mehr die klassische Yoga-Pose Baum, sondern die peitschende Weide. Nee, ist klar. Ja, und eigentlich müsste man dann noch so leicht nach links und rechts sich wiegen. Das die machen wir jetzt nicht, bevor du dich verletzt. Weide. Genau, und das gibt's halt noch in tausend anderen Ausführungen. Mhm. Es gibt noch die Cobra, die heißt dann da zum Beispiel Slytherin Action. Und der herabschauende Hund, das ist ja auch diese klassische Yoga-Pose, ne, wo man wie so ein Dreieck auf der Erde steht und einen knallroten Kopf kriegt. Der heißt dann eben der dreiköpfige herabschauende Hund Fluffy und so weiter und ja, so weiter. Du bist auch so ein herabschauender Fluffy. Ich bleibe lieber beim Bier-Yoga. Aber ey, es gibt's jetzt. Harry Potter-Yoga im Muggels. Tomorrow. Thinking about what you got, everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Night never ends, no hurry, no hurry. Shorty look thick, so the lines get blurry. And the nights in your paws, so we might get dirty. DJ, let the beat play, make a heat wave when you replay this. Tonight we gon' party like it's DJ, Young and Free, saying it's the one on my CK shit. The moon is the light, the sky's the ceiling. Low is the bass, and the high is the feeling. The world is the club, all in, cause we Live mit Johanna Tänzer. This is it. Um gleich 20 nach 8. Guten Morgen, Sektor. 1 Live. Rock you, baby! Hey. O-Ton-Charts. Hallo! Hallo und Dankeschön. Ihr habt nämlich wieder ordentlich geklickt auf 1Live.de und so haben es diese Woche zwei Neuvorstellungen in die Top 5 geschafft. Und auch ganz oben hat es mal wieder einen Wechsel gegeben. Aber jetzt hören wir erstmal Platz 5. Platz 5. Zwei Plätze weiter unten als letzte Woche stoßen wir auf die anachronistisch anmutende moralische Ablehnung einer zeitlosen Freizeitbeschäftigung, über die die Bravo 1969 berichtet hat. So gesehen in der WDR-Lokalzeit Düsseldorf. Ein Artikel zum Thema Selbstbefriedigung landet sogar auf dem Index. Die Begründung der Bundesprüfstelle? Die Geschlechtsreifung allein berechtigt noch nicht zur Inbetriebnahme der Geschlechtsorgane. Platz 4. Letzte Woche neu, heute auf der 4, einer meiner persönlichen Lieblingstöne gerade. Die Lady aus dem perfekten Dinner auf Vox, die da wirklich eindrucksvoll begründet hat, warum sie keine Tomaten mag. Also die scheinen die irgendwie an irgendwas zu erinnern. Plötzlich wird ein Teller ins Bild geschoben. Darauf unter anderem Wurst. Fand ich sehr gut, ich liebe Wurst. Mich hat gestört, da waren zwei Tomaten drauf. Und mich strahlte genau diese Rosette an, die man abschneidet. Und die hat er auch noch so geviertelt, dass du vier Rosetten auf einmal hattest. Das habe ich nicht gesehen. Das war mir zu rosettig, das Ganze, mit der Wurst. Mir ist das ja auch zu rosettig. Mehr Plätze gibt's nachher hier nach 9 bei Lisa und Benne. O-Ton-Charts. Langweilt mich, langweilt mich. Nur in 1 Live. Das ist Martin Garrix jetzt für euch zusammen mit Bibi Rexha. In the name of love. Moinsen. If I told you this was it's only gonna hurt if I warned you that the fire's gonna burn. Would you walk in? Would you let me do it first? Do it all in the name of love. Would you let me lead you even when you're blind? In the darkness, in the middle of the night, in the silence, when there's no one by your side, would you call in the name of love? Would you rise up, come and meet me in the sky? Would you trust me when you're jumping from the heights? Would you fall in the name of love? When there's madness, when there's poison in your head, when the sadness leaves you broken in your bed, I will hold you in the depths of your despair, but it's all testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. I wanna testify, scream in the holy light. You bring me back to life, and it's all in the name of love. In the name of love. Live mit Johanna Tänzer. From walking home and talking lows, to seeing shows in evening clothes with you. From nervous times and getting drunk, waking up with you. Now we're sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And now me. Everything broke, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me, and I'll be me. From throwing clothes across the floor, teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? you're becoming something else. I think it's time to walk away. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you and I'll be me? And I'll be me. Trying to fit your hand inside mine, when we know it just don't belong. There's no force on earth could make it feel right, no. Push this problem up the hill when it's just too heavy to hold. I think now's the time to let it slide. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you and I'll be me? Everything that's broke. Seine Crew und eine komplett neue Tour. Mögt ihr Tony Mono, seid ihr jung und hübsch und solo. 1 Live. Pop mit Mono. Der Pimp des Pop macht es mit dem Sektor. Die neue interaktive Musikcomedy. Ich, die Crew und ihr. Und alle vorbei, die Show, die wird ein Traum, wenn alles fertig ist bei Pop mit Mono. 10. November Essen, 11. November Castrop-Rauxel, 17. November Düsseldorf, 19. November Bielefeld. Da hat das Rote Pferd. 1 Live. Pop mit Mono. Alle Infos im Netz. 1live.de. 1 Live. 1 Live. Infos. Mit Jan Bungartz und Christina Wilkes um 8.30 Uhr. Facebook-Reaktion auf Ermittlungen in Deutschland. Geplante Großdemo von Kurden in Köln. Und das Wetter öfter mit Regen. Facebook-Ermittlungen. Das Online-Netzwerk sagt, dass es nicht gegen deutsches Recht verstößt. Facebook weist damit Vorwürfe zurück, Hasskommentare und illegale Inhalte nicht rechtzeitig von der Seite zu löschen. Hier sind die Einzelheiten. Beihilfe zur Volksverhetzung. So lautet der Vorwurf gegen Facebook-Chef Mark Zuckerberg. Angezeigt hat ihn ein Anwalt aus Bayern. Der hat nach eigenen Angaben fast 450 Postings gesammelt, in denen es zum Beispiel um Gewaltdarstellung gehen soll. Solche Kommentare, sagt der Anwalt, werden nicht regelmäßig gelöscht. Ein Facebook-Sprecher dementiert, Hass habe keinen Platz auf Facebook. Die Münchner Staatsanwaltschaft prüft das jetzt. Das Online-Netzwerk wird schon länger wegen Internethetze kritisiert. Schon Anfang des Jahres lag eine ähnliche Klage bei der Staatsanwaltschaft Hamburg. Da hatte sie keinen Erfolg. Kurden-Demo. Auf den Straßen der Kölner Innenstadt muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Die Kölner Polizei hat sich laut ihrem Sprecher auf eine große Demo von Kurden vorbereitet. Die Veranstalter rechnen für heute Vormittag mit mehr als 10.000 Teilnehmern. Die Kurden wollen dagegen protestieren, dass in der Türkei die Chefs der prokurdischen Partei HDP festgenommen wurden, wegen angeblicher Terrorunterstützung. Deutsche Politiker werfen der türkischen Regierung vor, die politische Opposition zu verfolgen. Ingenieurmangel. In Nordrhein-Westfalen fehlen dem Landesbetrieb für Straßenbau offenbar Fachleute für die Reparatur von Brücken. Laut Straßen NRW gibt es zu wenige Bewerber. Demnach müssen in den nächsten 20 Jahren allein auf der A45 fast 40 Brücken neu gebaut oder saniert werden. Hintergrund ist, dass auch sonst viele Ingenieure gesucht werden. Gladbach-Niederlage. Das ist einfach schwer im Moment. Wir stecken ein bisschen in einer schwierigen Phase. Gladbach-Verteidiger Tone Janschke hat mit seiner Mannschaft gestern ein 0:3 kassiert gegen Hertha BSC in Berlin. Janschke versucht trotzdem nach vorne zu gucken. Da müssen wir jetzt den Kopf oben behalten und dann geht's weiter. Gladbach steckt nach 5 Spielen ohne Sieg im unteren Mittelfeld der Bundesliga-Tabelle. Die Berliner Hertha hat sich erstmal auf Platz 3 vorgekämpft. 1 live. Sektorwetter. Das hat heute viele Wolken dabei, die hier und da auch Regen mitbringen. Später schafft es auch mal die Sonne durch. Es bleibt aber frisch in Ahlen, Gütersloh, Lünen und Bünde bis 9 Grad. Krefeld schafft 10 Grad. Auch der Sonntag bringt Sonne, Wolken und Schauer. Stauschau. Die A1 Bremen Richtung Osnabrück ist zwischen Holdorf und Neunkirchenförden wegen Bauarbeiten gesperrt bis morgen Mittag. Und A40 Dortmund Richtung Essen zwischen Bochum-Hamme und Bochum-Wattenscheid-West 3 Kilometer stockend. Da müsstet ihr so in etwa 10 Minuten durch sein. 1 live. Mit Johanna Tänzer. Guten Morgen, ihr Baggerfahrer-Beisteher. Was auch immer das für ein Job sein soll. Wir reden hier in 1 live über Jobs, die so ein bisschen unsexy sind. Ihr redet mit über die 88001 und jetzt schreibt hier jemand, Bundeskanzler ist definitiv nicht sexy. Ja, deswegen haben wir ja auch eine Bundeskanzlerin. Live. You're shutting down. I smell around you. I'm focused now. I know what's going on in your head, yeah. I know what's happened here in our bed, yeah. Your phone is buzzing, so pick it up. I know she calling, so what the fuck? I should've known that she stays a cheater. So here we are. And there goes the alarm ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now he got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. By your style, boy. I always been a sucker for a wild boy. I'm better than this, I know my worth. I might be getting what I deserve, but I ain't sticking around for the rerun. What's done is done. And there goes the alarm ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Texting from his ex, what did you expect? Now you're lying here, knowing where he goes. Now we got that itch, yeah. Karma is a bitch, yeah. Same way that they come, that's the way they go. Now we got that itch, yeah. Rewind in the pitch, yeah. There goes the alarm and the sirens go. Shot fired, man down, one fool, one liar. Ring, ring, trust gone missing. House on fire, house on fire. Bang, bang, two shot fired. Man down, one fool, one liar. Ring, ring, trust gone missing. House on fire. And there goes the alarm ringing in my head. Like somebody said, don't you trust him, no. Woche war die ARD-Themenwoche Zukunft der Arbeit und wir haben ganz seriös getestet, welche Jobs sind eigentlich sicher, welche nicht. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal unseriös. 1 Live Clubcheck. Welcher Beruf ist der hotteste? Welcher Beruf beeindruckt beim Flirten wirklich am meisten im Club? Mit dieser Frage haben wir 1 Live Clubchecker Leo Braun ins Nachtleben geschickt. Und Leo, ich verrat's dir jetzt heute, aber nur wirklich dir. Ja, sag mal. Ich bin ja persönlich Radiomoderatorin. Ach was? Mhm. Nein. Wie hot ist das auf einer Skala von 1 bis 300.000? Ja, das wollte ich tatsächlich selbst auch wissen aus Eigeninteresse. Und Radio kommt tatsächlich bei Männern und Frauen relativ gut an. Ja. Hör dir mal an, was wir für tolle Menschen sind. Ein äußerst interessanter Job. Sehr attraktiv. Eine Voraussetzung dafür ist, dass man gut mit Menschen kann und dass man sympathisch ist und dass man sich anständig unterhalten kann. Und das ist natürlich ein Pluspunkt. Das können wir, aber ist natürlich auch überhaupt nicht verfälscht, dadurch, dass ich das mit einem 1Live-Mikro gefragt Nein, habe. Quatsch, das würde niemals vorkommen. Also, wenn es mir jetzt nur ums Flirten geht, ne? Was für einen Beruf hätte ich denn dann noch besser machen sollen? Ja, also das ist natürlich voll unterschiedlich. Jeder Typ mag was anderes. Aber voll viele mögen es halt, wenn die Frau einen Beruf hat, der zeigt, dass sie selbst anpacken kann. Schreiner sind die Besten, weil die einfach genau wissen, was sie tun. Sie haben auf jeden Fall wirklich viel Ahnung von allem. Und Schreinerinnen wissen mit Hartholz umzugehen. So ist das. Frauen, die im Business sind, die kurz Rock tragen, hohe Schuhe, die aber auch was im Leben erreicht haben, finde ich. Das ist sexy. Erzieherin, ich sag's euch, Erzieherin. Ja, die können schon was, ne? Weil die können halt gut mit Kindern umgehen. Da können die aber halt auch gut mit mir umgehen, denke ich mal. Wenn du ihn gesehen hast, dann weißt du, er braucht das wahrscheinlich wirklich auch. Oh Gott, ich will ein Foto sehen. Und ja, kommen wir mal zu diesem Typen. Wie sieht es denn bei den Typen aus? Was sollten die für Berufe haben? Ja, auch da gibt es viele verschiedene. Frauen erzählen aber tendenziell mehr davon, dass der Typ irgendwie Intelligenz sein soll und Macht ausstrahlen soll. Und da gibt es echt Berufe, mit denen ich echt nicht gerechnet hätte, so beim Feiern. Physiker, oh mein Gott, Astrophysiker. Einfach, dass die was wissen, was ich nicht weiß. Also jemand, der einem das erzählen kann und erklären kann und dann weißt du was darüber. Ja, Mediziner. Ja, Assistenzarzt zum Beispiel. Arzt finde ich schon ziemlich sexy, ja. Weil der Arzt, ich sag mal, viel verdient, wenn man das so dreist ausdrücken darf. Und ja, der Arzt ist, der hat was im Kopf, sag ich mal so, ne? Intelligenz ist sexy? Intelligenz ist sehr sexy. Geld ist sexy? Das ist so ein Mitbringsel, was dabei ist. Das kommt noch dazu, macht ein i-Pünktchen drauf. Ja, ist klar. Aber Geld ist bei vielen Frauen anscheinend wirklich ein viel größeres Thema. Aber im Grunde, ganz ehrlich, kannst du das alles, was ich gerade gesagt habe, auch völlig vergessen. Die Königsberufe waren bisher nämlich noch nicht dabei. Aha, aber die findest du noch. Mhm. Und zwar nachher, hier nach 9 in 1 Live bei Benne und Lisa. Clubcheck in 1 Live. Live.

Die neue Single heißt By Your Side. Ich bleibe jetzt allerdings nicht mehr an eurer Seite. Dafür aber die fantastischen Menschen Lisa Kessel und Benno Schröder, die kommen nach 9 für euch hier in 1 Live. Ich bin Johanna Tänzer und raus. Schö! Reklame. Bei Edeka Rhein-Ruhr sind die Streichhörnchen wieder los und streichen die Preise. Zwei Kästen 1 Liter Coca-Cola oder andere Sorten und 4 0,33 Liter Dosen gratis dazu, nur 15,98 Euro zuzüglich Pfand. Feldsalat Klasse 1, die 150 Gramm Schale nur 59 Cent und Putenschnitzel Handelsklasse A, ein Kilo nur 5,55 Euro. Bis Samstag nur bei Edeka. Wir lieben Lebensmittel. Psst. Und deutsche Markenbutter zum Discountpreis haben wir natürlich auch. Du verzichtest auf Glutamat, auf Vollnuss, auf Kalorien, auf Beilagen und manchmal sogar auf Zutaten. Das verdient Prospekt. Der neue Mediamarkt Prospekt ist da. Mit dem Lautsprecher UE-Boom 1 für nur 85 Euro. Oder der PS4 mit 2 Controllern und Call of Duty Infinite Warfare für nur 333 Euro. Das und noch viel mehr jetzt im Markt und im Netz. Hauptsache ihr habt Spaß. Mediamarkt. Es ist wieder Framstag bei Penny. Das heißt schon am Freitag sparen. Diese Woche frisches Rindergulasch, die 450 Gramm Packung für nur 3,49 Euro. Und rote Tafeläpfel aus Deutschland, der 5 Kilo Korb für nur 2,99 Euro. Und auch am Samstag gibt's frisches Rindergulasch für nur 3,49 Euro. Und rote Tafeläpfel im 5 Kilo Korb für nur 2,99 Euro. Also am Framstag erstmal zu Penny. Lass dich inspirieren. Und entdecke das neue Shopping-Erlebnis bei C&A. Dich erwarten tolle Eröffnungsangebote. Bei C&A im Zentrum Oberhausen. Der Supersamstag bei Lidl. Schaumershampoo, die 400 Milliliter Flasche. 32% billiger, nur 1,19 Euro. Lidl lohnt sich. Trends. Morgens wünschen, abends wohnen. Jetzt 20% auf alle Möbel der Marke Livin. Und diesen Sonntag verkaufsoffen in Bottrop, Hahn und Recklinghausen. Trends. Das junge Möbelhaus von Ostermann. Alles sofort für dein Zuhause. Auch auf trends.de. Und diesen Sonntag verkaufsoffen in Recklinghausen, Bottrop und Hahn. Der Supersamstag bei Lidl. Paprikamix, Klasse 1. Die 500 Gramm Packung nur 66 Cent. Lidl lohnt sich. Jetzt der Samsung Superdeal. Einen SUHD Aktions-TV kaufen und zum Beispiel das Galaxy S7 Edge geschenkt bekommen. Infos und Aktionsmodelle auf samsung.de/superdeals. Samsung Superdeal. Nur noch heute. Der Supersamstag bei Lidl. Milky Way, die 215 Gramm Packung, nur 1,49 Euro. Lidl lohnt sich. ATU und sicherer fährst du. Mit ATU sind Sie immer sicher unterwegs und immer am günstigsten. Denn beim Winterreifenkauf garantieren wir Ihnen den besten Preis in Ihrer Stadt. Mehr zur ATU Tiefstpreisgarantie auf atu.de. Worauf warten Sie noch? Schnell Termin vereinbaren in Ihrer ATU-Filiale oder auf atu.de. ATU, die Nummer 1 Meisterwerkstatt. Schon jetzt das Beste zum Feste in Ihrer Galeria Kaufhof. Wir schenken Ihnen eine 20-Euro-Aktionsgeschenkkarte bei einem Einkauf ab 100 Euro. 20 Euro geschenkt, nur diese Woche in Ihrer Galeria Kaufhof. I lose everything I have found. Heartstrings, violence, that's what I hear when you're by my side. Ooh. Yeah, that's what I hear when you're by my side. Sound. But when you're gone, the music, oh, oh, oh, oh, oh.